Bring Me Coffee or Tea von der Band Ken von dem Album Tagumago, das gerade wieder veröffentlicht wurde nach 40 Jahren. Irmin Schmidt, der Keyboarder von Ken, ist bei uns hier im Studio. Die Band hat im Kern bestanden von 1968 bis 78, also 10 Jahre. Warum haben Sie sich damals getrennt, denke ich auch trauernd angesichts dieser großartigen Musik? Ja, wir haben uns ja noch ab und zu mal wieder für eine Plattenproduktion zusammengefunden. Aber diese Art, wie wir auf der Bühne gespielt haben, ganz spontan die Stücke erfunden oder wenn wir die Stücke von Platten gespielt haben, waren sie fast unkenntlich, weil sie sich einfach auf der Bühne total geändert haben. Das bedeutete eine solche ungeheure Spannung zwischen den einzelnen Mitgliedern, dass irgendwann erschöpft sich das. Das war einer der Gründe, es war einfach, wir kamen hart an, dann doch wieder an Routine ran. Und das war das Letzte, was wir wollten. Und es gibt viele Gründe, warum das, und die muss man auch gar nicht alle aufzählen, es war einfach genug. Was nicht aufgehört hat, war die große internationale Wirkung von Ken. Und das ist ja ein Teil des Bandphänomens. Also wenn Musikgötter wie David Bowie sagen, ohne Ken hätte ich meine Musik eigentlich nicht machen können. Wann ist das bei Ihnen angekommen, diese große Bewunderung auch gerade englischer Musiker für Ken? Eigentlich ziemlich schon zu Beginn. Also das hat eigentlich ganz gleich nach der Veröffentlichung von Monster Movie also unserer ersten Platte in England, hat das so schon angefangen. Also da waren schon gleich, da gab es auch schon die Buzzcocks, die auch sofort darauf total ausgeflippt sind. Und das ist dann einfach immer mehr geworden. Und haben Sie eine Erklärung dafür, dass es diese große Aufmerksamkeit oder sogar diese Verehrung gab in Großbritannien zum Beispiel und vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit in Deutschland? Ach so, das wird immer so gesagt, das stimmt eigentlich nicht. Wir haben weniger Einfluss auf die deutschen Musiker gehabt. Und wir sind zum Teil so eine Musikergruppe, also Künstlergruppe, die auf andere Künstler mehr als aufs Publikum sich auswirkt. Aber und weniger in Deutschland. Woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Menge Platten in Deutschland verkauft. Also es gab ein großes Publikum. Zu den Ken-Festspielen dieser Tage gehört auch eine Ausstellung. Die war schon in Stuttgart zu sehen. Jetzt wird sie heute in Berlin eröffnet. Halleluja, Hommage à Ken heißt sie. Da zeigen Britannien. Genau, hier in Berlin im Künstlerhaus Britannien. Da zeigen Künstler aus aller Welt, bildende Künstler, wie sie von Ken-Musik beeinflusst wurden. Welches dieser Ken-Bilder finden Sie selbst denn am interessantesten? Das kann ich nicht sagen. Also erstens habe ich die ich besonders schön fand, wirklich leider die Namen nicht parat von den Künstlern, weil die waren mir unbekannt und ich habe den Fehler begangen, mich nicht vorzubereiten auf sowas, auf die Frage. Es sind einfach eine Menge wunderschöne Sachen dabei und also das reicht von ganz noch toller Malerei von Daniel Richter bis zu sehr, sehr komischen und sehr witzigen Geschichten. Einer hat, aber ich weiß seinen Namen nicht, ich hätte den Katalog mitbringen sollen. Er hat Fotos aus dem 19. Jahrhundert von irgendeiner Sekte Musiker und die haben auch gespielt Musik und dann hat er über jeden Musiker irgendwie Jackie Liebezeit, Irmin Schmidt, ihre Bandnamen, unsere Bandnamen und hat den Gründer dieser Sekte, steht dann groß da, das Gründer der Gruppe Ken. Also sind auch sehr witzige Sachen. Und jemand hat das Schlagzeug von Jackie auf einer kleinen 20x20 vielleicht peinlich nachgebildet als Skulptur. Also es gibt wunderschöne, witzige und... Also viel zu entdecken in dieser Ken-Ausstellung. Wahnsinnig viel zu entdecken. Es ist eine richtig tolle Ausstellung. Die wird heute in Berlin eröffnet, nachdem sie schon anderswo zu sehen waren. Genau. Danke Ihnen sehr für den Besuch hier bei uns im Studio, Irmin Schmidt. Ihnen. Und wir hören noch ein Stück von Ken. Ja, und zwar aus dem Album, das 10 Jahre nach der Pause, wenn man so will, 89 nochmal entstand. Warum kam Ken eigentlich zusammen und wie klang die Musik dann für Sie? War das nochmal was Neues? Teilweise war es mir eigentlich zu wenig was Neues nach so viel Zeit. Also es war dann doch noch immer Ken, wie es deutlich so, wie es vorher war. Mein Lieblingssong daraus ist Below This Level. Das ist noch der am wenigsten vergleichbare mit der Tradition von Ken, so es eine solche gibt. Und wir sind oft gefragt worden, warum wir nicht wieder auf die Bühne gehen. Ich bin sicher, wenn Michael nicht gestorben wäre, hätten wir das vielleicht auch mal wieder getan. Aber niemand hätte uns wiedererkannt, weil der Geist der Gruppe würde einfach verlangen, dass wir uns nicht wiederholen, sondern was ganz absolut Neues erfinden. Gut, dann schauen wir nochmal und schwenken in Erinnerungen mit The Without Lawman Ken aus dem Album Ride Time aus 1989. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke.